Aufgabe 21. Theater funktioniert nur, wenn alle mitmachen und keiner der Beste sein will. Jeder hat seine Stärken und jeder hat auch Dinge, die er nicht so gut kann. Ich finde es toll, wie wir lernen, uns in der Gruppe gegenseitig zu helfen und zu unterstützen.